Was gibt es Neues in den deutschsprachigen Ländern? Hören Sie die Nachrichten des Deutschlandfunks und trainieren Sie so Ihr Hörverständnis. Machen Sie beim Hören Übung 22 in Ihrem Begleitheft. Deutschlandfunk. 8 Uhr, die Nachrichten. AfD-Chef Meuthen hat davor gewarnt, die Abstimmungsniederlage der Co-Parteivorsitzenden Petri überzubewerten. Petri habe mit ihren Anträgen einen Fehler gemacht, sagte Meuthen im Deutschlandfunk. Das könne passieren. Daraus werde nun medial eine Demontage gemacht. Das sehe er nicht so. Petri hatte auf dem Bundesparteitag am Wochenende eine Entscheidung zwischen Realpolitik und Fundamentalopposition herbeiführen wollen. Immer weniger Afghanen werden in Deutschland als Flüchtlinge anerkannt. In den ersten beiden Monaten dieses Jahres sei die Quote auf knapp 48% gesunken, schreibt die Passauer Neue Presse. 2015 hätten noch mehr als 77% der Asylsuchenden aus Afghanistan in Deutschland Schutz erhalten. Im vergangenen Jahr seien es 60,5% gewesen. Gegen Antisemitismus muslimischer Flüchtlinge sollte nach Ansicht der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung ÖSUUS gezielter vorgegangen werden. Herausforderung sei es, jenen Menschen deutsche Geschichte zu vermitteln, die wenig über den Holocaust wüssten, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das Wetter: im Norden und Nordwesten stark bewölkt und gebietsweise Regen, sonst trocken und in der Südhälfte verbreitet sonnig, 9 bis 20 Grad. Soweit die Meldungen. Haben Sie alles verstanden? Hören Sie die Meldungen noch einmal und machen Sie die nächste Übung in Ihrem Begleitheft. Die Lösungen und die Transkription der Nachrichten finden Sie wie immer in Ihrem Begleitheft.